Nur noch wenige Tage sind es bis zum sogenannten Unabhängigkeitsmarsch in Warschau. Wie jedes Jahr am polnischen Unabhängigkeitstag rufen Nationalisten dazu auf, mit ihnen durch die Straßen der Hauptstadt zu ziehen. Dabei geben sie Sprechchöre vor wie »Polen den Polen« oder »Gott, ihre Vaterland«, auch aggressive Losungen gegen Flüchtlinge und Homosexuelle. Vor einem Jahr kamen über 70.000 Menschen. Doch diesmal haben es die Organisatoren schwerer. Facebook hatte das Profil des Marsches mit 250.000 Anhängern vorübergehend aus dem Netz genommen. Auch der dort veröffentlichte Spendenaufruf lief so ins Leere. Für die Nationalisten ein Skandal. Der US-Konzern verletze das Prinzip der Meinungsfreiheit, erklärte Tomasz Kaniowski von der Organisation Nationalradikales Lager. Kurz ONR. Zensur gibt es bei Facebook nicht erst seit heute. Wir sind eine legale Organisation und haben laufend mit diesem Problem zu tun. Die Facebook-Administratoren blockieren, löschen, zensieren alle nationalen, konservativen und katholischen Inhalte, für die wir stehen. Das Symbol des nationalradikalen Lagers gab den Ausschlag dafür, dass Facebook die Seite des Unabhängigkeitsmarsches sperrte. Es prangt rechts unten auf dem Plakat der Veranstaltung, die in diesem Jahr unter dem Motto »Polen, Bastion Europas« stattfindet. Ein stilisierter Arm, der ein Schwert hält. Dieses Symbol stehe in einer historischen Beziehung zur Sprache des Hasses, wie Facebook mitteilte. Denn das nationalradikale Lager bediente sich dieses Zeichens schon in der Zwischenkriegszeit, als die Organisation offen antisemitisch ausgerichtet war. Der Internetkonzern machte dabei nicht Halt. Er sperrte gleich eine ganze Reihe weiterer Portale von nationalistischen polnischen Organisationen und auch von Politikern, die das Plakat zum Unabhängigkeitsmarsch weiter verbreiteten. Das rief auch die polnische Regierung auf den Plan. Vizejustizminister Patryk Jaki sagte: Wir sind mit Zensur nicht einverstanden. Polen ist eine Wiege der Demokratie und der Freiheit. Was da auf Facebook passiert, schreit zum Himmel. Da gibt es Seiten, die die katholische Kirche beleidigen, auf vulgärste Art, oder die an die kommunistische Ideologie anknüpfen. Aber patriotische polnische Losungen sollen verboten sein. Da ist doch etwas nicht in Ordnung. Die Regierung prüfe derzeit, welche rechtlichen Schritte sie dagegen unternehmen könne, so Vizeminister Jaki. Die rechtskonservative Regierungspartei PiS, die vor einem Jahr die Parlamentswahl gewonnen hat, gehört nicht zu den Organisatoren des Unabhängigkeitsmarsches und nimmt auch nicht offiziell teil. Trotzdem überrascht es Beobachter nicht, dass sie für die Nationalisten Partei ergreift. Denn sie grenze sich bewusst nicht vom rechten Rand ab, um dort keine Wählerstimmen einzubüßen. Der linksgerichtete Publizist Sławomir Sierakowski: Die Regierung hat es nicht einmal verurteilt, als Nationalisten in Breslau eine Judenpuppe verbrannt haben. Das war ein drastisches Beispiel für Antisemitismus. Ich finde es gut, dass Facebook solche Standards hat und zumindest in diesem Fall auf Hassrede auch reagiert. Inzwischen hat der Unabhängigkeitsmarsch wieder ein Konto auf Facebook, allerdings ohne das umstrittene Plakat. Das Unternehmen hatte ein Einsehen, schließlich sei das Portal wichtig für diejenigen, die den nationalen Feiertag begehen wollen, heißt es in einer Erklärung. Viele andere nationalistische Profile sind weiterhin gesperrt. Die Organisationen wollen deshalb heute vor der polnischen Facebook-Zentrale protestieren.